Am 5. April soll in Weimar ein Nazi-Aufmarsch stattfinden. Kannst du mir vielleicht ein bisschen was über die Bedeutung des Ganzen erzählen? Jo, also dieser ganze Nazi-Aufmarsch, der hat zunächst schon mal eine thüringweite Bedeutung. Also es ist so, dass der Anmelder ist ja Patrick Wieschke, das ist der Landesgeschäftsführer der NPD Thüringen. Und die NPD schaut einfach mit dieser Demonstration ganz eindeutig auf die Thüringer Landtagswahlen, die 2009 stattfinden. Für uns in Weimar hat das nochmal speziell eine Bedeutung, weil nämlich 2009 auch die Stadtratswahlen stattfinden, wo die NPD in Weimar auch ganz speziell nochmal ein Auge drauf wirft. Außerdem ist es so, dass diese Demo Teil einer bundesweiten Kampagne ist. Dieses Thema, das die Demonstration hat, Kinder, Zukunft, NPD, sozial geht nur national, das wurde von der Bundesgeschäftsstelle der NPD Berlin vorgegeben. Und ja, unter diesem Motto werden tausende von Flyern und Zeitungen und Aufkleber verschickt und verteilt. Und bis zum Mai sollen halt unter diesem Motto auch mehrere Aktionen von der NPD stattfinden. Und dementsprechend mobilisiert die NPD auch hier an diesem Tag bundesweit nach Weimar. Ja, du hast ja jetzt schon Patrick Wieschke als Anmelder angesprochen. Spielen denn noch mehrere, naja, nennen wir es mal, bedeutende Persönlichkeiten dieser Szene eine Rolle dort, oder? Ja, zum Beispiel ist der Zweitanmelder, ist da Jan Morgenroth, das ist Weimarer Nazi, der auch seit Jahren in der rechtsextremen Szene in Thüringen tätig ist. Der wurde 2006 auf dem Thüringer NPD-Landesparteitag in Amelstedt in den Vorstand des Landesverbands als Beisitzender gewählt und ist Amtsleiter für Kinder- und Jugendarbeit und ist zuständig für das Referat der Gesundheitspolitik in der NPD. Außerdem hat er auch 2007 den JN-Landesjugendparteitag im ostthüringischen Kleinen Dembach mit organisiert und der hat 2006 als Oberbürgermeister für Blankenhain kandidiert und ist eigentlich immer so darum bemüht, so eine Zusammenarbeit zwischen NPD-freien Kräften und Sympathisanten zu erreichen. Und dann halt, wie gesagt, der Patrick Wieschke, der ja zu einem der aktivsten Neonazis in Deutschland gehört, der tritt halt auch immer wieder bei zahlreichen nationalistischen Demonstrationen und Kundgebungen auf, insbesondere als Anmelder und Redner. Und der hat zum Beispiel auch die Demo am 1. Mai hier in Erfurt organisiert. Patrick Wieschke ist halt so ein Multifunktions-Nazi, will ich mal sagen. Also der ist in der JN in Thüringen aktiv als Funktionär unterwegs und ist in der Kameradschaft Blankenhain unterwegs und ist so ein Nazi, der halt überall unterwegs ist. Ja, nun hat der Tag an sich auch noch eine andere Bedeutung. Kannst du da vielleicht auch noch was drüber erzählen? Ja, an diesem Tag, also am 5. April im Jahr 1945, da hat die Gestapo einen Massaker an 149 Häftlingen verübt. Zwar so, dass halt zu diesem Zeitpunkt die Nazis schon die Ankunft der Alliierten gefürchtet haben und die wollten halt mögliche Spuren vernichten und halt auch Zeugen vernichten. Und da haben sie also die Auflösung der Gestapo-Dienststelle in Weimar betrieben, die da im Marstall gewesen ist. Ja, da haben die Beamten halt Gefangene ausgewählt, wo ein Amtsrichter ihnen gesagt hat, hier, die erwartet möglicherweise ein Todesurteil. Dann haben die noch selbstmächtig andere Häftlinge sich ausgewählt und ja, zusammen mit 10 weiteren Beamten hat dann der Kriminalkommissar und der SS-Obersturmführer Felix Ritter diese 149 unschuldigen Menschen im Webicht erschossen. Ja, diese Menschen, die eigentlich vorher schon in der Haftzeit in der Gestapo-Zentrale da im Marstall in Weimar schon die Folter von der Gestapo zu erleiden gehabt hatten. Und wir finden auch einfach, wenn die Nazis an diesem Tag ungestört marschieren, so, dann ist das noch mal mehr eine Verspottung der Opfer des Nationalsozialismus. Gutes Stichwort eigentlich, kommen wir gleich nochmal zum Thema Aufmarsch. Was ist denn so eigentlich geplant an Gegenaktionen und Ähnlichem? Ja, also ich würde erstmal mal einen kurzen Überblick geben, was die Nazis an diesem Tag geplant haben. Also die wollen sich erstmal um 12 Uhr auf dem Hermann-Brill-Platz versammeln. Also das ist der Platz, der vor dem Stadion ist in Weimar. Ist eigentlich ein Viertel, das etwas von der Innenstadt entfernt ist und ein Viertel, wo das nicht so sehr belebt. Die wollen dann 13 Uhr losmarschieren. Im Moment sind die Nazis noch dabei, mit dem Ordnungsamt zu verhandeln, wie weit sie in die Innenstadt rein dürfen. Wahrscheinlich wird es so sein, dass sie auf jeden Fall bis zum Goetheplatz marschieren wollen. Und ja, der Streit mit dem Ordnungsamt geht im Moment noch darum, ob sie auf den Theaterplatz dürfen oder nicht. Ja, dann ist es so, dass das Bürgerbündnis in Weimar, das Bündnis gegen Recht, ruft dazu auf, sich den Nazis in den Weg zu stellen oder sich den Nazis in den Weg zu setzen, was auch immer man sich darunter vorstellt. Das BGR wird da auch erstmal einen zentralen Kundgebungsort in Weimar anmelden und wollen von dort aus dann gucken, auf welche Art und Weise man sich den Nazis in den Weg stellen oder setzen kann. Außerdem haben zahlreiche Parteien und ganz viele andere Organisationen an diesem Tag Kundgebungen und Infostände in der ganzen Stadt angemeldet. Also wer an dem Tag in Weimar unterwegs sein will, der hat auf jeden Fall gute Aufenthaltslegitimation. Außerdem gibt es an dem Tag eine Antifa-Demo. Da ist der Treffpunkt um 10 auf dem Bahnhofsvorplatz. Das Motto dieser Demo ist, dem Nationalwahn ein Ende, weder Deutsch noch Thümelei. Und diese Demo wird dann um 11 Uhr losgehen, auch Richtung Innenstadt. Und dann kann man einfach gucken, was man vielleicht davon ausgehend machen kann. Und ab 13 Uhr, denke ich, kann man dann in der Stadt unterwegs sein und gucken, einfach was geht. Und ist, falls irgendwie Leute von außerhalb kommen, ist es ja manchmal ganz günstig, einen Tag vorher schon anzureisen, damit es dann nicht zu hektisch wird oder man mit irgendwelchen Nazis in einem Zug sitzen muss. Ist da auch noch irgendwas geplant in Weimar? Ja, so am Freitag ist die Gerberstraße 1 geöffnet. Da wird es ab 19 Uhr eine Veranstaltung geben. Also wir haben uns auch bemüht, dass diese Mobilisierung gegen den Nazi-Aufmarsch auch gut inhaltlich einzubetten. Und da bei dieser Veranstaltung mit dem Bildungskollektiv aus Erfurt wird es darum gehen, was bedeutet erstmal Nationalismus und wo gibt es vielleicht Zusammenhänge zwischen Nationalismus der Mitte und zwischen dem Nationalismus halt der Nazis. Anschließend gibt es dann nochmal Infos, was halt am Samstag gehen könnte. Und es gibt eine Pennplatzbörse. Dann kann man an vielleicht auch nochmal überlegen zusammen, was man dann am nächsten Tag zusammen macht. Okay, dann danke fürs Gespräch. An dieser Stelle sei nochmal berichtigend angefügt, Patrick Wieschke ist nicht in der Kameradschaft Blankenhain, sondern in der Kameradschaft Eisenach unterwegs.